Nach 5 Jahren arbeiten, hast du Geld gespart und gespart und gespart und gespart. Und endlich mal ist dein erste schöne und die schönste wahrscheinlich Auto gekauft. Du denkst einfach nur an den Arbeitsweg. Es geht immer 20 Minuten, bis du am Arbeitsplatz bist. Und du denkst, ja genau, wenn ich im Abi bin, dann werde ich wahrscheinlich die schönsten 20 Minuten vom Tag. Du denkst auch, heute Abend ist auch abgemacht mit deiner Freundin. Natürlich freut sie sehr, dass du mit dem Auto kommst, das erste Mal. Ist alles, ja, ist einfach cool. Du willst nicht so lange frühstücken. Du willst einfach von draussen gehen. Nimmst den Schlüssel, trinkst du den Kaffee sehr schnell, gehst einfach von draussen. Dein Herz schlägt und schlägt und schlägt und schlägt immer schneller. Du denkst, ja genau, jetzt sehe ich mein Auto wieder und gerade um die Ecke. Nimmst den Schlüssel, gehst du gerade dort, wo dein Auto ist und plötzlich ein Schrei, ein mega Schrei, weckt das ganze Stadtviertel. Nein! Ein Bild des Grauens steht vor dir. Dein Auto. Irgendjemand hat irgendein böses Scherz gemacht. Vielleicht aus Eifersucht. Du hast ein sehr schönes Auto gekauft und hat einfach, ja, geblieben. Dein Auto ist kaputt. Dein Tag hat schlecht angefangen. Alle deine Träume sind weg. Du willst am liebsten im Boden versinken. Du wünschst dich sogar, dass es ein Albtraum ist. Aber es ist doch wahr. Du lebst, du merkst doch Scheibe. Das Bild kommt also aus Bulgarien. Das ist ein wahres Bild. Ich weiß nicht, wieso da passiert ist. Die Geschichte steht nicht drauf und sie wissen wahrscheinlich auch nicht, wieso das passiert ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Besitzer vom Auto ähnliche Gefühle gehabt hat. Er hat wahrscheinlich gedacht, meine Güte, hätte ich mehr können zahlen für einen besseren Parkplatz, hätte vielleicht eine gute Garage gemietet oder so, wäre das nicht passiert. Er hat keinen Schutz, um sein Auto zu bewahren. Und das Bild ist eigentlich tut uns eine Wahrheit vermitteln. Das Auto könnte mir sein. Das Auto könnte mein Leben sein. Und so was kann passieren, wenn wir nicht den richtigen Schutz haben. Das ist grausam. Heute Abend geht es um da. Wie kann ich den Schutz haben? Wo kann ich da finden? Wie kann ich eigentlich eben dem Bösen widerstehen? Grundsätzlich gibt es Sachen im Leben, wo gut oder schlecht sind. Den Gegensatz kennst du wahrscheinlich, hast du dir vielleicht schon gefragt, woher kommen die guten und die schlechten Sachen. Es gibt einen Spruch aus England, der ganz gut erklärt. Und zwar das da: Gott ist gut und der Devil ist evil. Übersetzt heisst, Gott ist gut und der Teufel ist böse. In dem Spruch sehen wir mindestens 3 Wahrheiten, also 3 Tatsachen. Gott ist gut, also Gott existiert und er ist gut. Und der Teufel existiert auch, leider. Und er ist böse, er ist schlecht. Aus dem Spruch könnte man auch verstehen, woher das die beiden Sachen kommen. Also woher das die gute Sache, wo ist die gute Sache kommen und vor, dass die schlechten Sachen kommen. In der Bibel steht etwas auch über den Teufel. Also, der Teufel existiert. In der Bibel steht, darf nicht mehr Zweifel quasi. Und im 1. Petrus, Kapitel 5, steht das da, so folgendes. Überlasst alle eure Sorgen Gott, denn er sorgt für euch. Bleibt besonnen und wachsam. Denn der Teufel, euer Todfeind, schleicht wie ein hungriger Löwe um euch herum. Ihr wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen. Gott aber, von dem ihr nichts als Gnade und Liebe erfahrt, hat euch durch Jesus Christus zugesagt, dass er euch nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufnimmt. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben, so dass ihr fest und sicher steht. Denn Gott allein gehört alle Macht für immer und ewig. Das ist ganz gewiss. Der englische Spruch hat genau da beinhaltet. Es gibt einen Teufel, wo da als ein Löwe dargestellt wird, wo immer wieder bereit ist, zu kumpeln und seine Opfer zu nehmen. Und ein Gott, wo uns Kraft und Stärke gibt. Und er versucht, der Teufel ist immer aktiv. Er existiert, wie man sagt, und er versucht immer wieder mit seiner Methode heute zu holen, zu gewinnen. Ein banales Beispiel vielleicht. Mir ist einmal passiert, ich habe gebetet, bevor ich in meine Firma gegangen bin. Ich habe immer so ein Problem mit meiner Chefin gehabt. Also vom Charakter her sind wir unterschiedlich gewesen. Und das war der Grund, dass wir immer wieder gestritten haben. Also wir haben uns respektiert, aber wenn wir nicht so gestummen haben, dann haben wir sofort, ja. Und ja, dann haben wir einfach damit Mühe gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also ich sollte eigentlich beten. Und dann habe ich da Gott übergeben und gesagt, Herr, hilf mir bitte, heute, ich will keinen Streit mit dir haben, ich will einfach eine bessere Beziehung mit meiner Chefin haben. Und ich habe betet auf dem Arbeitsweg und auch ja, Friede und irgendwie Ruhe gespürt. Und ich dachte, ja, ist gut, also bin mit so einem Lachen und so einem Smile und ein Herz für alle Mitarbeiter bin ich einfach in die Firma gegangen. Und kaum habe ich angefangen zu arbeiten, kommt sie und sagt, du, da ist nicht gut gewesen und das und das. Und irgendetwas hat sich sicher wieder beschwert, oder? Es ist grausam für mich gewesen. Auf einmal, ich könnte sie eben nur einfach zusammenschlagen. Ich weiß nicht, was ich... Also wirklich, was habe ich wieder schlecht gemacht? Und ich habe sogar gebetet. Wie geht das? Und dort habe ich gemerkt, Moment mal, also wenn ich nicht bete da, wenn ich gespürt, dass Gott mir Frieden geschenkt hat, ja, es kann sein, dass meine Chefin nicht unbedingt also passende Charakter hat, aber es kann sein, dass der Grund etwas anderes ist. Und dann habe ich dort gemerkt, ja genau da, der Teufel tut mir das Vertrauen und das Frieden vom Herz wegnehmen, damit ich an der Beziehung mit Gott zweifle. Und das ist natürlich die Beziehung mit meiner Chefin noch, ja, noch mehr kaputt machen. In der Bibelvers sehen wir auch, dass der Teufel nicht nur in unserer privaten Sphäre, also in unserem Leben dort wirken, sondern auch global, also in der ganzen Welt. Also wenn wir, ja, wenn wir ehrlich sind, müssen wir einfach die Zeitung anschauen und beobachten, was alles in der Welt gibt. Krieg, Hunger, Tod, Krankheit, Egoismus, Stolz und. Und es ist irgendwie logisch, das kann nicht von Gott sein. Der Teufel existiert, er ist am Wirken und er wirkt in verschiedenen Art und Weise. Und einer davon ist der Okkultismus. Sie haben schon das Wort gehört irgendwo. Meistens, wenn Halloween da ist, Okkult und gruselig, wie sagt man, gruselig, alle diese Sachen, oder? Was bedeutet das Wort? Okkult heißt verborgen. Verborgene Dinge. Sachen, die so im Geheimen sind, so Sachen, die versteckt sind. Und Okkultismus ist eben so der ganze Bereich, wo alle die Sachen, die nicht gut sind, drinstehen. Und zwar Spiritismus, Anlesen, Kontaktaufnahme mit Verstorbenen, das heißt Channeling, Astrologie, Horoskopen, Hexerei, schwarze und weiße Magie. Es gibt Leute, die sagen, ja, schwarze ist schlecht, aber weiß kann man immer noch treiben. Also Magie ist schlecht, schwarz oder weiß. Und das steht auch in der Bibel. 5. Mose 18, ganz krass, also ganz klar steht, niemand von euch darf seinen Sohn und seine Tochter verbrennen, das ist Opfer. Niemand soll Wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden. Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer es etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Wieso ist denn der Herr gegen die Sache? Wer die Sache, es ist anscheinend so, wer die Sache macht, tut einfach das Böse verbreiten. Und wenn Gott so etwas verbietet, gibt es nur einen Grund, dass er uns dort, also dass er uns wird, dass er uns beschützen von etwas, was nicht gut ist. Leider gibt es viele Leute, die im Okkultismus landen. Es ist, Okkultismus ist ja eigentlich eine von der grössten, also die Leute, die grössere. Siehst du? Am Wochenende haben wir gehört von Roman, dass der Mensch aus drei verschiedenen Teilen besteht. Aus Körper, Seele und Geist. Detail an so bewusst so gezeichnet, weil eben es ist so, dass der Mensch seit dem Sündenfall ist getrennt von Gott und hat den geistlichen Bereich Mangel. Und der Mangel tut uns, wie sagt man, Sehnsucht, also wenn wir Sehnsucht nach Gott, Sehnsucht nach Sinn, also wenn wir den Sinn vom Leben suchen, dann ist wegen dem, dass in dem Bereich etwas fehlt. Und gerade da wird uns in dieser Richtung führen. Ja genau, dass wir die spirituellen Sachen suchen. Die anderen finden Gott, wunderbar. Aber die anderen gehen genau in die andere Richtung, beim Okkultismus zum Beispiel. Dort wird vieles versprochen und leider nichts wird erfüllt. Also es ist wirklich im Ausfallen. Es ist im Ausfallen. Der Preis ist sehr hoch. Und zwar dein Leben. Wenn du mit Okkultismus beschäftigt bist, oder mal in der Vergangenheit etwas gemacht hast, du musst einfach im Okkultismus mit höheren Mächten konfrontieren. Du bist mit so Sachen beschäftigt, die dein Leben Stück für Stück abrissen, wegnehmen. Weil das ist das Ziel vom Teufel. Zerstören, kaputt machen. Das Gegenteil von Gott. Gott tut uns das Leben schenken. Die tun im Gegenteil das Leben wegnehmen. Nur Gott kann Versprechen geben, und zwar gratis. Also wir müssen keinen Preis zahlen. Im Okkultismus schon. Im Heftli, habt ihr Heftli dabei? Nicht. Ja, mach nicht, ist gut. Steht, dass das Ergebnis der Beschäftigung mit negativen geistlichen Mächten ist häufig Depression, Neigung zu Selbstmord und Zwänge, bestimmte Dinge, ohne es eigentlich zu wollen, zu tun oder zu lassen. Vielleicht denkt ihr das Bild von Frankenstein, wo so gelaufen ist und hat einfach gemacht, was, ja, hat quasi sein Leben nicht bestimmen, sondern hat etwas gemacht. So, und in dem Stil ist es einfach, wenn man mit dieser Sache sich beschäftigt. Und das ist gar nicht lustig. Also, warum sage ich das? Das ist mir passiert. Darum will ich das erzählen. Also, das ist mir passiert. Das ist so, du bist gezwungen, etwas zu machen oder etwas zu tun. Ohne, dass du irgendwie, ja, musst es einfach. Ich habe da vielleicht mehrere Mal erzählt, also immer mit Astrologie und Tarotkarten eine Zeit lang gespielt. Ja. Und es ist so gewesen, am Anfang war das Angebot sehr gut gewesen. Ich habe eben meine Sehnsucht gehabt. Ich wollte etwas suchen, das mich befriedigt, im geistlichen Bereich. Und dort, ich bin im Okkultismus gelandet. Und dann wollte ich Astrologie, meine Freunde, also meine Kollegen, alle Astrologie und Tarotkarten, die ich hatte, und ja, das war cool gewesen, alles so schöne Farbe und die Planeten und so irgendwie. Es ist interessant gewesen. Am Anfang ist es ein sehr schönes Spiel gewesen, und langsam hat mich, mitgezogen. Ich habe zwar am Anfang sehr viel Kenntnisse, sehr viel Wissen gewonnen, sehr viel Menschenkenntnisse. Ich konnte im Leben der Leute schauen und sagen, ja, du bist so und so, du brauchst wahrscheinlich das und das. Wenn du wartest, dass die Planeten in die richtige Kombination kommen, dann ist es lieb, dann ist es Geld, dann ist es Glück und so weiter. Das hat mir Spass gemacht, hat die Leute vielleicht geholfen, wahrscheinlich nicht, weil am Schluss sind immer wieder gekommen. Und am Schluss habe ich gemerkt, dass ich der Einzige war, der keine Hilfe, wirklich keine Hilfe hatte. Also ja, können die anderen irgendwie helfen, aber für mich selber nicht. Die Sterne haben mit mir gerettet, sie haben nicht mit mir über meine Probleme, meine Sorgen und meine Ängste gerettet, sie haben mich nicht getröstet. Das, was mir Spass gemacht hat, ist mein Problem geworden. Das Problem ist, eben, zwingen sie. Ich könnte nicht weg von dem. Ich war so fest gefangen in dieser Sache, dass ich gesagt habe, also, ich habe immer wieder meine Horoskope gebraucht. Ich habe immer wieder meine Karte gebraucht, weil mein Leben ist von dieser Sache bestimmt worden. Ich konnte nicht weg von dieser Sache gehen. Und da, genau da ist das Ziel vom Teufel gewesen. Leute fangen, kontrollieren und zerstören, bis sie sterben. Zuerst geistlich und dann vielleicht, hoffentlich nicht, also ja. Das Ziel des Teufels sehen wir auf der Seite 47.4. Da steht also eine Liste. Wer ist der Teufel und was macht er? Er ist ein Zerstörer. Er will, dass du aufhörst, an Jesus zu glauben. Er möchte, dass du an Gottes Güte zweifelst. Er stellt uns auf die Probe mit dem Ziel, uns kaputt zu machen. Das ist der Unterschied von Gott, weil Gott tut auch uns auf die Probe stellen. Mit dem Ziel, etwas daraus zu lernen und besser werden, damit wir etwas gewinnen. Beim Teufel ist das Gegenteil. Und er will uns ein negatives Selbstbild vermitteln, damit in uns der Eindruck entsteht, du bist nicht gut genug. Eben, Danika, keine Chance. Was soll ich jetzt machen? Wie ein Drogenabhängiger, der immer wieder die Spritze gebraucht hat und der wusste, es bringt mir nichts. Und zwar, es bringt mir eigentlich, es führt mir zum Tod, aber nicht anders kann ich nicht machen. Wenn wir den Namen nur vom Teufel anschauen, Satan, was heißt Satan, wer weiß das? Okay. Satan heißt Widersacher. Widerstandsleistender. Also einer, der gegen Gott ist und gegen Gott tut bewusst handeln. Seine Strategie ist, die Wahrheit von Gott zu nehmen, umzudrüllen und weitergehen. Damit tut er Verwirrung stiften. Seine Strategie ist ganz fein, ganz raffiniert. Er hat mega viel Jahre Erfahrung gemacht, wahrscheinlich. Eine sehr grosse Menschenkenntnis. Er weiss, welche Schwerpunkte das wir haben. Und er wird genau bei dieser Sache etwas machen. Ein Punkt ist, dass er in uns Neugier wecken, Faszination für Sachen, die im Geheim bleiben. Sie sind faszinierend, weil sie verboten sind. Und die dort uns irgendwie ziehen. Ein Beispiel haben wir da auf dem Tisch, die verschiedenen Plakaten, wo eben die Bilder, wo so schön, also schön, so viel Farben und viele Gestalten und Wesen da drauf sind. Was ist das? Was steht auf dem Papier? Also das ist wie sie drauf sehen, von mir denkt, ja, was ist das? Oh, okay. Der tut einfach Neugier wecken. Ein Beispiel sind zum Beispiel Bücher. Verschiedene Bücher, die sind im Moment sehr bekannt und die werden sehr gut verkauft. Wir sehen, es ist irgendwie offensichtlich, also was nicht. Ich würde das nicht ein Kind so etwas ein Buch in der Hand drucken. Bücher ist eine Möglichkeit, Film, wenn man sehen auf dem Tisch, Musik ist einer von den besten Wegen, wo der Teufel wird etwas machen. Es gibt bekannte Bands, wo inspiriert worden sind vom Teufel. Voilà, also dort sehen wir sogar Hörner und Schwänzli. Ich denke nicht, das ist nicht per Zufall. Highway to Hell heisst der Titel von diesem Album, also Autobahn, der zur Hölle führt. Die Lieder sind von Generationen zu Generationen Hohwürmer geworden. Das ist unglaublich. Die können unsere Grosseltern sein. Die sind mega, also die sind über 60 zum Teil und die spielen immer noch. Und die haben immer wieder Erfolg, die haben immer wieder Geld verdient mit den gleichen Liedern. Das ist unglaublich. Eigentlich ist es verrückt, weil die tun das Gleiche abspielen seit etwa 40 Jahren. Partys wenden immer mehr teuflische Elemente. Ganz aktuell im Moment. Der Name, ja. Ja, sagt alles. Und immer mehr sexuelle Elemente drin. Meistens sind auf der Plakat eine schöne Frau im Bikini oder weiß was ich was. Alle die Sachen, natürlich für die Männer da, sind faszinierend. Die zieht einfach. Die muss ja irgendwie beobachten. Aber was ist denn da drauf? Das ist eine Strategie von ihm. Andere Strategie ist genau das Gegenteil. Ihn zu vergessen. Das ist das Beste. Wenn wir gar nicht von ihm über ihn reden, immer genau seine Strategie gemacht. Wenn wir den Typ vergessen, der muss ja gar nichts leisten. Die Arbeit ist schon gemacht. Und es ist so, es gibt eben wirklich nur zwei Gebiet. Entweder bist du bei Gott oder bist du beim Teufel. Und wenn der Teufel gar nicht erwähnt wird, wenn wir nicht gegen ihn sind, ja, dann sind wir auf sein Gebiet, sind wir anfällig. Dritte Strategie, dass wir Angst vor ihm haben. Für mich ein typisches Beispiel sind Horrorfilme. Ich kann die nicht anschauen, weil sie geben mir wie ein Bild vom Bösen, wo so mächtig ist und irgendwie so allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, der Böse ist immer da und ja, alle die Eigenschaften, die eigentlich nicht mit der Wahrheit übereinstimmen, der Teufel ist gar nicht so mächtig. Nur Gott kann allgegenwärtig sein, allmächtig sein und allwissend sein. Natürlich nicht. Es ist eine Lüge, die er uns gibt. Also jetzt haben wir ein Problem. Wir sehen, wer er ist und was er macht. Was können wir jetzt unternehmen? Der Schutz, jetzt brauchen wir den Schutz. Wir müssen irgendwie widerstehen. Wir sind in einem Kampf, darum haben wir ja den Film vom Gladiator genommen. Der Filmabschnitt dort wirklich darstellen, was geistlich abgeht. Wir sind in einem Kampf. Und wir brauchen Schutz, wir brauchen den Panzer, den Schild, den Schwert, alle die Sachen, wir brauchen wirklich. Von Gott her, also es ist wichtig eben, dass wir zuerst den Chef wechseln. Jesus ist gestorben für unsere Schuld, aber er ist auch gestorben, damit wir befreit werden von der Macht vom Bösen. Es ist wichtig, dass wir den Chef wechseln. Gott, entscheide dich für Gott. Sicher. Entscheide dich für Gott. Wenn du Bücher, CD, Karten und alle die Sachen, die mir da gezeigt haben, wenn du so etwas hast, besser, wenn du dich von den Sachen trennst, weil es repräsentieren so wie Bindungen. Es sind immer so Fallen, die immer da sind. Also entscheide dich für Gott, trenn dich von dieser Sache, trennt dich vom Teufel ganz bewusst und bitte Gott um Vergebung, damit du ganz und voll den Heiligen Geist hast. Und das ist der Schutz. Und du kannst auch. Wenn du für Gott dich entscheidest, wenn du um Vergebung bittest und wenn du ganz bewusst vom Teufel dich trennst, dann kommt automatisch eine Rüstung mit dem Heiligen Geist. Und wenn da hast, dann geht einfach Post ab. Eben wie beim Film. Das Zusammenarbeiten von Christen, die gut gerüstet sind, die gut sich schützen können, also sind gewonnen bei dem Match. Wenn die, ja, sagen wir das, ich weiß nicht, wie man sagt, sind gewonnen, weil sie sind gut gerüstet. Interessanterweise habe ich in der Bibel einen Abschnitt gefunden, wo das ganz gut beschreibt, wie das ist. Und das steht im Epheser 6, 10 bis 18. Ich lese jetzt da. Für euch alle gilt, werdet stark durch den Glauben an Christus und im Vertrauen auf seine Macht. Also entscheidet euch für Gott. Greift zu den Waffen Gottes. Werdet aktiv, steh auf, sei bereit. Damit ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt die Waffen Gottes. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Böses widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Und wir werden jetzt die Waffen beschreiben. Rüstet euch gut für diesen Kampf. Die Wahrheit Gottes ist euer Gürtel und seine Gerechtigkeit eure Rüstung. Marschiert mütig voran und verkündet überall, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Verteidigt euch mit dem Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels wirkungslos abprallen. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch der Heilige Geist gibt. Hört nie auf, zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen in der Welt. Sehr gefasst. Glaub und vertraue Jesus. Der erste Schritt. Werde aktiv. Und bete. Die drei Sachen. Das steht eben in der Bibelvers, die wir gelesen haben. Bibel, Bibel, ja, genau. Glaube und vertraue Jesus, werde dir bewusst, dass du Hilfe von Gott brauchst. Dass du das Vertrauen brauchst. Zu ihm. Werde aktiv, trage die Waffe Gottes, wende dich Gott zu, wenn Anfechtungen kommen. Und bete, bete, bete, bete, bete und wieder bete. Bitte Gott um Schutz, dass ihr in schwierigen Situationen dich leiden kann. Sicher ist eins, der Teufel hat schon verloren, weil Jesus gestorben ist am Kreuz und er ist auferstanden. Die Macht vom Tod und vom Bösen ist nicht verloren. Wir können nur gewinnen. Das ist eigentlich der Sieg garantiert. Aber eben, bleib dabei. Jetzt, letzte, wir haben jetzt ein Bild, wo ihr werdet, genau. Das Bild tun wir jetzt meditieren. Und wir werden ein Lied hören. Und ich bitte euch, dass ihr darüber Gedanken macht. Und von mir her ist alles.